1. Gesegnet ist jeder, der den Herrn fürchtet und seinen Geboten folgt. 2. Du wirst die Frukte deiner Arbeit genießen, was dir Glück und Wohlergehen beschirren wird. 3. Dein Frau wird wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses sein, warin dein Sohn wie jung Ulbaum am deinen Tisch herum wachsen. 4. Tatsächlich wird der Mann auf dies Weise gesegnet, der den Herrn fürchtet. 5. Der Herr möge dich von Zion aus segnen, damit du altage deines Lebens das Wohlergehen Jerusalems erleben kannst. 6. Du wirst zudem die Kinder deiner Kinder sehen, und möge Israel Frieden haben.